Zwischen Neuss und Karst, wo der Hügel wach, liegt der schwarze Berg in tiefer Nacht. Kein Licht, kein Laut, der Wald steht still, als ob er etwas sagen will. Wenn Nebel kriecht und der Mond sich neigt, wird eine alte Sage gezeigt. Ein Reiter kommt aus Dunkelheit, schwarz sein Pferd, schwarz seine Zeit. Schwarzer Berg, schwarzer Berg. Er war einst hart und voller Zorn, nahm mehr als ihm je war geschworen. Er ritt durchs Land so stolz, so reich, doch war sein Herz aus kaltem Stein zugleich. Nun findet er keine Ruhe mehr, hier muss reiten zwischen dort und wir. Der Berg hält fest, was Unrecht war, drum bleibt der Reiter immer da. Hörst du das? Hufe, ganz nah! Hey, ho, schwarzer Berg! Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, ho, merkt euch das gut, wer Unrecht tut und Herzen bricht, findet am Ende die Ruhe nicht. Hey, ho, reit vorbei, hey, ho, zieh weiter fort, der dunkle Reiter mahnt uns leicht, sei gerecht an jedem Ort. Doch Kindern tut er niemals weh, reitet stumm an ihnen vorbei. Er senkt den Blick ganz schwer und still, als ob er sagen möchte: Ich will es besser machen. Lernt aus mir. Seid fair zu allen, Mensch und Tier. Dann zieht er fort im Nebelgrau. Der schwarze Berg schaut still. Aus mir, lernt aus mir. Hey, ho, schwarzer Berg!